Frau Lemanski war mit den Vorschlägen der Mädchen sichtlich zufrieden und erteilte ihnen grünes Licht, das Projekt in Angriff zu nehmen. Schnell hatten sich die Schülerinnen geeinigt, in welchen Gruppierungen sie zusammenarbeiten wollten. Und bereits am nächsten Nachmittag saßen Hanni und Nanni, Hilda und Jenny im Zeitungsarchiv